Zu meinen Arbeiten in Australien gehörte es, die Mädchen für die Schule fertig zu machen, ihre Brote für die Schule zu packen, sie mit dem Auto in die Schule zu fahren, wenn sie mal wieder den Bus verpasst hatten, sie am Mittag zu beschäftigen und abends das Abendessen zu kochen. Wovor ich am Anfang ein wenig Angst hatte, das war das Kochen. Aber das war schon nach ein paar Tagen kein Problem mehr. Zum Schluss hat mir das Kochen richtig Spaß gemacht. Manchmal habe ich das sogar am Wochenende freiwillig übernommen.